HR2 Kultur. Feature. Über Egon Friedell gibt es weder einen Film noch eine ernstzunehmende Biografie. Dabei sind seine Hauptwerke die Kulturgeschichte der Neuzeit, die Kulturgeschichte des Altertums und die Kulturgeschichte Griechenlands Longseller seit 1927. Im folgenden Feature porträtiert Alexa Hennings den Philosophen und Kabarettisten, Schauspieler und Schriftsteller, der 1938 Selbstmord beging. Aha, da schau, da kommt aber doch einer raus. Ja, werden wir schauen. Wir werden fragen, wie weit das ist. Tor 4, 9. Reihe. Tor 4. Bitte beiseite treten, ich springe. Egon Friedell, Wien. Universaldilettant. Feature von Alexa Hennings. Na, wer weiß, ob das stimmt mit der 9. Reihe. Egon Friedell, das ist Gruppe 9, Reihe 1, Grab 29. Jetzt eine Frage, ist es weit zu gehen? Ich bin ein bisschen bedingt mit der Hüfte operiert. Ich habe ein Auto, da kann man reinfahren. Nein. Es ist, was wären es, 600 Meter. Aber mit dem Auto darf man bei uns überhaupt nicht reinfahren, nur Mittwoch vormittags. Sie brauchen nur die Allee entlang gehen, die Gruppe 9 ist linker Hand angeschrieben. Linker Hand angeschrieben. Ja. Gut, danke schön. Vielen Dank. Das geht ja gut los. Nun muss ein frisch operierter, hüftgeschädigter 78-jähriger Herr wegen mir 700 Meter am Stock eine Friedhofsallee entlang humpeln. Nur weil ich Egon Friedell suche. Mein Glück ist, dass Otto Steffel auch Egon Friedell sucht. Also die nächste. Die nächste linke Seite. Ja. Danke. Und so vergisst er die Schmerzen. Und das Umherirren vorhin auf dem jüdischen Teil des Wiener Zentralfriedhofs. Da waren wir falsch. Auf dem katholischen braucht man auch nicht zu suchen. Egon Friedell, Sohn der jüdischen Familie Friedmann, ließ sich evangelisch begraben. Ja, es ist so, dass die jüdischen Getauften nahezu hundertprozentig zur evangelischen Kirche immer übergetreten sind und nie zur römisch-katholischen, also sehr selten. Ne? Die ganze Kaffeesliteratur, das waren ja alle Leute jüdischer Herkunft. Ne? Also Friedell, Friedmann, Peter Altenberg war Richard Engländer, Alfred Polger hat Pollack geheißen, Roda Roda war Rosenbaum, nicht? Also nur Anton Kuh, der den unmöglichen Namen gehabt hat, der ist dabei geblieben. Am 16. März 1938, 5 Tage nach dem Anschluss Österreichs an das Großdeutsche Reich, sprang Egon Friedell aus dem Fenster. Es heißt, jemand habe an seine Tür gedonnert und nach dem Jud Friedell verlangt. Jesus Maria. Na so. Otto Steffel hat es geschafft. Zum ersten Mal steht der Wiener, der 2 Stunden am Stück Friedell auswendig zitieren kann, an Friedells Grab. Gepflegt ist es, ne? Also, so halbwegs zumindest. Aha, die Kerze ist abgebrannt. Das hätten wir keine Ahnung mit, aber wer denkt an das? Seit 2005 ist Friedells Grab ein Ehrengrab der Stadt Wien. Da war er schon 67 Jahre tot. Eine fast schon peinlich späte Ehre. Der glänzende schwarze Stein ist schmucklos, bis auf einen winzigen, verwitterten Jesuskopf, der am oberen Ende eingelassen ist. Und die karge Inschrift Dr. Egon Friedell, 1878 bis 1938. Eigenartig, nicht, dass das Doktor dabei steht überhaupt, ne? Nur Dr. Egon Friedell, da hätte man schon ein bisschen bei seiner Kapazität, ne, ein bisschen was machen können. Auf was war er so eingebildet, was er immer hören wollte oder was er, wie er sich vorgestellt hat? Wie war das? Es heißt auch, er habe vor dem Springen auf die Straße hinabgerufen, bitte beiseite treten. Beeideter Sachverständiger nicht im Theater, sondern in Kabarett oder so ähnlich. Nicht? Also beeideter Sachverständiger, darauf hat er immer mit Stolz hingewiesen. Hier eine Liste all dessen, was Egon Friedell war. Promovierter Philosoph, Schriftsteller, Schauspieler, Kritiker, Kabarettist, Journalist. Dies ist die offizielle Liste. Die inoffizielle? Philosoph und Bajazzo, Alfred Polgar. Uomo Universale, Hilde Spiel. Dilettant, er selbst. Genialer Dilettant, wieder Polgar. Salonlöwe, Privatgelehrter, Pointenschleuderer, Bohemian, Alleinunterhalter. Wahr ist nur das Leben der Seele. Handlungen sind unprägnant, zufällig, Kompromisse mit fremden Faktoren, bestenfalls eine mittlere Proportionale zwischen Innenwelt und Außenwelt. Es gibt nur eine Realität. Die Seele. Manche behaupten auch, er hätte vor dem Hinabspringen gerufen, bitte beiseite treten, ich springe. Das ist auch schön. Die wahre Tragödie der Weltgeschichte besteht nicht darin, dass Throne stürzen, Kunstwerke zerfallen, sondern dass Gefühle verlöschen. Warum ich hier stehe, mit drei roten Rosen, ohne Kerze auf diesem Friedhof, mit einem weißhaarigen Herrn an der Seite, der Friedell zitiert und sich dabei auf seinen Stock stützt. Die Vorgeschichte ist kurz. Ich las Friedells Kulturgeschichte der Neuzeit. Die fängt mit einem Zitat an. Wer sich aber wundern sollte, dass nach so vielen Geschichtsschreibern auch mir die Abfassung einer solchen Schrift in den Sinn kommen konnte, der lese zwar alle Schriften jener anderer durch, mache sich darauf an die meinige, und dann erst wundere er sich. Flavius Arianus, 95 bis 180 nach Christus. Ich wunderte mich, allein schon über die Kapitelüberschriften. Der Wille zur Schachtel, das Überleben des Unpassendsten, pittoresker Dreck, das Weltbordell, das Sinnlose, die Welt als Traum, Sturz der Wirklichkeit. Diesen Friedell, den müssten doch viele kennen, dachte ich. Seine Kulturgeschichte, in 7 Sprachen übersetzt, ein Longseller seit 80 Jahren, gerade wieder aufgelegt bei C.H. Beck in München, dem Verlag, der 1927 die Erstausgabe besorgte. Aber kaum einer kennt ihn. Ich vergrub mich in Friedell. Immerhin gibt es mehr als ein Dutzend Bücher von ihm. Aber keine Biografie, seltsam. Ist er denn ganz vergessen? In Wien, seiner Heimatstadt, der großen Kulturmetropole. In Deutschland, dem Land seiner größten Erfolge. Es dauerte nicht lange, dem Internet sei Dank. Friedell hätte es sicher gering geschätzt, er, der nicht mal eine Schreibmaschine benutzte. Und ich hatte genau jene Handvoll Menschen beisammen, die Egon Friedell heute noch im Kopf haben. Die seine Texte auswendig zitieren können. Und die alles versuchen, damit man ihn nicht ganz vergisst. Das sind... Es gibt nur eine Realität. Die Seele. Otto Steffel, Wien. Den kennen wir schon. Ein Rezitator der alten Schule. Macht als fast einziger noch Friedell-Programme in Österreich und in Deutschland. Wenn man Glück hat und nicht wieder eine Hüft-OP ansteht. Es gibt überhaupt nur ein Gewisses auf dieser Welt und das ist unser Gewissen. Heribert Illich, München. Doktor der Germanistik. Autor des Bestsellers Das verschwundene Mittelalter. Promovierte vor einem Vierteljahrhundert über Friedell. Will schon genauso lange dessen Biografie schreiben. Ist noch nichts geworden. Man soll sich einen Zeitplan machen. Man kann ruhig hineinschreiben, 14 bis 15 Uhr Nase bohren, aber dann soll man auch Nase bohren in der Zeit und nichts anderes tun. Herbert Gnauer, Wien, IT-Maschinist. Was heißt Computermensch? hatte die Idee, die gesamte Kulturgeschichte der Neuzeit, 1500 Seiten, Dünndruck, im Wiener Freien Radio Orange vorlesen zu lassen. Beginn vor 2 Jahren, Ende in 2 Jahren. Vor Gottes Thron gibt es keine emporgekommene Raubtiere, sondern nur gefallene Seelen. Werner Rotter, Wien, Archivar, betreut Friedels Nachlass im Literaturarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek. Leider handelt es sich nur um einen Splitternachlass, um einen unechten dazu. Und in dem unechten Splitternachlass fand ich noch sie, Herma Kotap. Meine Mutter war seit ihrer Jugend im Hause Friedel. Sie wuchs in Friedels Haus auf und schrieb eine Biografie der häuslichen Atmosphäre, säuberlich in die Schreibmaschine getippt. Von Friedel wurde sie Minnerl genannt. Minnerl soll hier die private Zeitzeugin sein. Doch nicht nur um meine Person wurde die Hausgemeinschaft vermehrt. Ich heiratete. Familienzuwachs stellte sich ein. Ein Mädchen und ein Knabe. Die damaligen Beamten des Wohnungsamtes zeigten kein Verständnis für die sonst einem jeden gewöhnlichen Sterblichen einleuchtenden Tatsache, dass in einer Studierstube Ruhe zu herrschen habe. So hatte der Junggeselle Friedel des Öfteren das Lärmen und Geschrei meiner Kinder ertragen müssen. Ich laufe zur Wiener Hofburg. An jeder Ecke spielt hier jemand Mozart. Oder was anderes. Auf jeden Fall als Mozart verkleidet. Hier muss es irgendwo sein. Michaelerhof, hatte Werner Rotter am Telefon gesagt. Gleich neben der spanischen Hofreitschule. Herrschaftlicher geht es nicht. Die Adresse des Literaturarchivs der Österreichischen Nationalbibliothek. Hier finde ich Friedel. Oder das, was von ihm blieb und in Archivkartons gepackt werden kann. Das ist Goethe-Perücke. Dieses Plakat ist in seinem Arbeitszimmer gehangen. Es ist fast so ein Witzspruch. Selbst die Aufforderung zu bleiben, darf man nicht immer ernst nehmen. Auch Sie, und das großgedruckt, sind keine Ausnahme. Alle Besucher Friedels lachten darüber und nahmen diesen Ausspruch nicht ernst. Werner Rotter hat es manchmal schwer mit Friedels Manuskripten. Sie sind kein fortlaufender Text, sondern eine Sammlung von Gedanken und Zitaten, Seitenzahlen und Buchverweisen. Das ist der letzte Teil der Kulturgeschichten, die er geschrieben hat. Der Schatten der Antike hätte dieses Projekt geheißen. Da erkennt man noch mehrere Arbeitsschritte, nämlich so, dass er auf einem Blatt Papier sich ein Generalthema ausgedacht hat und dazu einzelne Assoziationen hingeschrieben hat. Und danach hat er mit verschiedenen Buntstiften eine Nummerierung vorgenommen, so dass die Entstehung des Kapitels dann auf die Weise vorstrukturiert war. Danach hat er einer Schreiberin die Sachen dann direkt in die Maschine diktiert und dann sind die Manuskripte entstanden. Friedel schrieb also, indem er erzählte. Das ist eines der Geheimnisse seiner mehrbändigen Kulturgeschichten, der des Altertums und der Neuzeit. Er erzählt sie. Und er stellt sich immer mitten hinein in diese Erzählung. Es ist unsinnig, bei einer Elementarkatastrophe, wie sie der Weltkrieg war, nach menschlichen Urhebern zu fahnden. Das wäre gerade so, wie wenn man fragen wollte, wer war der Verursacher der Völkerwanderung oder der Veitstänze? Ich finde, es ist eine ungeheure Feigheit, wenn wir, die Masse, heute leugnen, dass wir damals ebenso gottverlassen waren wie unsere Spitze, der Kaiser. Friedel hielt sich gern in der Küche auf. Der Raum war klein und es war eine artistische Leistung, wenn uns unser Herr Doktor mit seiner raumfüllenden, hohen Gestalt dort Gesellschaft leistete. Er hatte die reizende Gewohnheit, uns beim Kochen Prosa oder Lyrik zu zitieren. Zum Beispiel Buschs Rezept zu Pfannkuchen mit Salat. Ich glaube schon, dass Egon Friedels Identität sehr stark von der Mutter geprägt war. Und die Mutter hat ihn, als er noch in den Windeln war, verlassen. Egon Friedel, geboren Friedmann, war das dritte und jüngste Kind des Wiener Tuchfabrikanten Moritz Friedmann und seiner Frau Caroline. Als der Junge ein Jahr alt war, verließ die Mutter wegen eines anderen Mannes die Familie. Eine Kinderfrau, Marie Gabriel, übernahm die Erziehung. Als Egon 12 war, starb der Vater. Und er wurde zu Verwandten nach Frankfurt gegeben, ebenfalls eine Fabrikantenfamilie. Im Judentum ist es eben so, dass die jüdische Identität durch die Mutter gegeben ist. Und das war für ihn ein folgenschwerer Bruch. Auch mit dem Judentum. Friedel dezidierte seiner alten Kinderfrau ein Exemplar seiner Doktorarbeit wie folgt. Wenn man keine gute Mutter hat, soll man sich eine anschaffen. Friedrich Nietzsche. Dem lieben guten Tändchen von ihrem Egon. Wien am Karlstage 1904. 1894. Werner Rotter hält einen Brief in der Hand. Der 16-Jährige schreibt an sein Tändchen und Kindermädchen, Fräulein Marie Gabriel. Noch mit einer sehr verzierten Unterschrift. Ihr sie innig liebender Egon. Nach dem Tod des Vaters begann Friedels Odyssee durch Internate. Und was auffällt, ist, dass er mit einer unerhörten Sehnsucht und nach Geborgenheit verzweifelt seine Situation im Internat beschreibt. Er wurde wegen seiner Dickleibigkeit verspottet und war vielleicht selber Intellektuellen manchen Mitschülern überlegen und dafür hat man sich gerecht. Nach 4 Anläufen und mit der Hilfe eines sehr geduldigen Hauslehrers schafft Friedel als 21-Jähriger das Abitur an einer deutschen Schule. Das Studium der Philosophie und die Promotion über Novalis als Dichter bringt er in großem Tempo hinter sich. Noch als Student in Wien nimmt er seine alte Kinderfrau Marie Gabriel bei sich auf. Sie lebt bis zu ihrem Tode 1917 in seinem Haushalt. Ich habe so schnell promoviert, um dann zum Kabarett zu gehen. Bei jeder Premiere saß Fräulein Marie, eine würdevolle alte Dame, stets in graue Atlasseide gekleidet, in der ersten Reihe. Friedel begrüßte sie immer, bevor es losging. In Wien war man gerührt von der Anhänglichkeit Friedels an die alte Dame. Künstler und Freunde verteidigten ihn öffentlich, als ihm später die Presse Herzlosigkeit vorwarf. Seine leibliche Mutter meldete sich nach 50 Jahren wieder und forderte Unterhalt von ihrem Sohn. Sie hatte gehört, er sei durch die Kulturgeschichten ein erfolgreicher Schriftsteller geworden. Das Gericht verurteilte Friedel zu Zahlungen. Beim Mann tue ich mir schwer. Gustav Waldau ist ein. Das ist aber sicher nicht. Das ist er nicht. Eine pensionierte Theaterprofessorin ist ins Archiv gekommen. Sie hilft Werner Rotter, die Personen auf alten Theaterfotos zu identifizieren. Ja, dieses Foto ist das älteste, das wir kennen von Friedel als Schauspieler. Er wurde von Reinhardt nach Berlin geholt und hat also in Androklos und der Löwe gespielt, und zwar den Kaiser. Er hatte die Aufgabe, nichts zu tun. Und wie man weiß von österreichischen Schauspielern, dass sie auf der Bühne alles können, nur eines nicht, nämlich nichts zu tun, sondern nur auf der Bühne zu sitzen. Und bestenfalls fragt dann ein Schauspieler, bitte, wie tut man das, nichts zu tun? Aber Friedel war da ganz anders. Er hat tatsächlich nichts getan und war nur dick und hat geschaut. Und das hat dann Max Reinhardt so begeistert, dass er mit dieser Rolle besetzt wurde. Und daraufhin gab es doch bis 1938 eine Zusammenarbeit. Berlin, März 1925. Liebe Hermine, leider wird Ihre Hoffnung, dass ich schon im April nach Wien komme, nicht erfüllt. Ich studiere eine neue Rolle. Ich möchte Sie bitten, meine Abwesenheit noch zu folgenden Dingen zu benutzen. Umständliche Anfertigung einer neuen Pfeife durch den Verehrer am Gürtel, 100 Päckchen Kaisermischung, ich muss nicht gerade die teuerste sein, in der Spezialitätentrafik kaufen und entnikotinisieren lassen. Ferner schicke ich Ihnen an bei 500.000, die ich nicht brauche. Fröhliche Ostern und kaufen Sie sich eine recht schöne und fette Gans sowie das dazugehörige Getränk. Der gute Reinhard zahlt alles. Ihr Egon Friedel. Aus der Biografie von Theo Lingen entnahm ich, dass er mit Theo Lingen zusammen gespielt hat in Berlin. Und da haben die beiden zusammen eben die Fahnen der Kulturgeschichte korrigiert. Also das war die Haupttätigkeit, dass man in der Garderobe saß und zwischen zwei Auftritten dann eben wieder ein paar Blätter korrigiert hat. Also die Schauspielerei hat ihm das monatliche Einkommen gesichert und das andere war gewissermaßen für die Ewigkeit geschrieben. Also, aber ein tolles Leben, das war das nicht. Briefe, Notizen, Erstausgaben, Dissertationen, Artikel, Reden. Heribert Illich hat alles gesammelt, was zum Thema Friedel aufzutreiben ist. Ich besuche ihn in seinem Haus am Stadtrand von München. So ähnlich muss es bei Friedel ausgesehen haben. Die Bücherregale wuchern bis unters Spitzdach. Extra Balken stützen die Last. Und auch zwei Hunde wuseln durchs Haus, wie bei Friedel, der etwas gegen reinrassige Hunde hatte, dafür die Mischlinge sehr liebte. Was die Menschen Gegenwart nennen, ist eine optische Täuschung, hervorgerufen durch die Unzulänglichkeit ihrer Sinne, die Langsamkeit ihrer Apperzeption. Die Welt ist immer von gestern. Friedel schrieb und spielte wie ein Teufel, um die Haushaltskasse zu füllen. Illich fand Friedels Artikel in 70 Periodika wieder. Und das ist an und für sich das Träge. Der Cheflektor damals vom Diogenes Verlag schrieb mal irgendwo in irgendeinem Zusammenhang, Friedel habe eigentlich die beste Prosa nach Thomas Mann in Deutschland, also ein Riesenurteil, das da gefällt worden ist. Aber die normale Germanistik hat es schlicht und einfach nicht registriert. Sie sagte, da steht Kulturgeschichte drüber. Also sollen gefälligst die Historiker bearbeiten. Die Historiker sagten, das ist künstlerische Geschichtsschreibung, das hat mit uns nichts zu tun. Aber er hat ja am Theater gespielt, gibt es doch den Theaterwissenschaftlern. Die sagten wiederum zu Recht, naja, bei Max Reinhardt war er nur eine niedrige Charge, mit der brauchen wir uns nun wirklich nicht beschäftigen. Wir denken, am Kabarett war er wohl besser, da gehört er zu den Entwicklungsjahren des Wiener Kabaretts dazu. Also geht doch zu denen, dann ist man bei denen gelandet. Die sagten dann wieder noch, wir haben auch noch nie was über ihn gesammelt. Also insofern hatte ich dort reichlich Gelegenheit, noch viele interessante Sachen aufzuspüren. Dafür bin ich dann wiederum dankbar. Denn so war ein Feld offen, das eigentlich von Rechts wegen hätte längst bearbeitet sein müssen. Allein in Wien gab es zu Friedels Zeiten 15 Tageszeitungen. Illich hob die Schätze und brachte mehrere Essaybände mit bislang in Buchform unveröffentlichten Friedel-Texten heraus. Nach einer gewissen Zeit zweifelte ich an meinem Kopf, weil ich sagte, eben, das habe ich doch gerade erst gelesen. Wieso habe ich das jetzt schon wieder? Verwechsle ich alles mit allem und so weiter? Und dann wurde ich eben hellhörig und merkte dann, dass die Kulturgeschichte der Neuzeit, die absolut homogen geschrieben erscheint, dass die in Wahrheit ein Patchwork ist, wo er aus bis zu 20 Jahre zurückliegenden Artikeln immer wieder einzelne Sätze, Abschnitte oder auch mal eine ganze Seite rausgenommen hatte und nahtlos integriert. Nietzsche ist an seiner Philosophie zugrunde gegangen, aber dies ist kein Einwand gegen sie, sondern im Gegenteil, ihr höchster Beweis. Er hat sich in allem gespiegelt und er hat große Geste, er hat die gesamte Neuzeit aufmarschieren lassen, um sich in all diesen Tausenden von Personen zu spiegeln und dabei zu finden. Aber in seinen letzten Schriften verwirrte sich Nietzsches edler und kräftiger Geist. Er wurde, so kann man es wenigstens allenthalben vernehmen, von Größenwahn erfasst. Er hielt sich nämlich für Friedrich Nietzsche. Er hat einfach das Wagnis auf sich genommen und er hatte Mut zu diesem Wagnis. Heute ist jeder Wissenschaftler bestrebt, auf einem möglichst engen Gebiet absolut kompetent zu sein. Und wenn einer aus seiner Zunft irgendetwas Übergreifendes schreibt, dann ist man schon der Meinung, er dilettiert. Friedel hat es souverän umgedreht und sagte, ich bin sowieso Dilettant, ich dilettiere nur. Nur beim Dilettanten decken sich Mensch und Beruf. Und darum strömt bei ihm der ganze Mensch in seine Tätigkeit und sättigt sie mit seinem ganzen Wesen. Und dann entstehen jene wirklich mit Blut gefüllten reichen Schöpfungen, die voll von sachlichen Fehlern und Ungeschicklichkeiten sind, die aber kein gelernter Fachmann je zustande bringt. Gibt er diese herrliche Anekdote, wo er in Berlin als Kabarettist auftrat und dann schrieb in Berlin jemand: Naja, da haben wir also den Auftritt eines versoffenen Dilettanten aus München erlebt. Dann antwortete er darauf irgendwo in der Presse und sagte, also wenn mir jemand meine Liebe zum Alkohol vorwirft, dann muss ich das gelten lassen. Wenn mich jemand Dilettant nennt, dann ist es eine Auszeichnung für mich. Aber das Wort Münchner, das wird ein gerichtliches Nachspiel haben. Das war also so die Auffassung zum Dilettantismus. Und die trifft mich natürlich selber, weil ich eben immer irgendwas anderes gemacht habe, was meiner Ausbildung entsprochen hätte. Also ich habe Mathe und Physik studiert, dann Chemiesemester, 3 Semester Ägyptologie gemacht, Diplomkaufmann gemacht, dann eben die Germanistik, den Doktor, um anschließend eben praktisch ausschließlich über chronologiekritische Sachen zu arbeiten wiederum. Das ging lange gut in Heribert Illichs Leben, bis er begann, mal ganz schräg nachzudenken und nachzurechnen. Er fand, mit der Chronologie des Mittelalters gäbe es ein Problem. Rund 300 Jahre wären durch Funde nicht belegbar und die gäbe es darum gar nicht. Sein Buch »Das erfundene Mittelalter« wurde ein Bestseller. Von diesen Auflagen konnte Friedel nur träumen. Der Nachteil von Illichs Erfolg: Die Friedel-Biografie, die er seit 25 Jahren schreiben will, ist etwas ins Hintertreffen geraten. Sturz der Wirklichkeit. Turmbau zu Babel. Der Stummfilm tötet die menschliche Gebärde, der Tonfilm auch die menschliche Stimme. Dasselbe tut das Radio. Zugleich befreit es vom Zwang zur Konzentration. Und es ist jetzt möglich, gleichzeitig Mozart und Sauerkraut, Sonntagspredigt und Skatspiel zu genießen. Kino wie Radio eliminieren jenes geheimnisvolle Fluidum, das sowohl vom Künstler wie vom Publikum ausgeht und jede Theatervorstellung, jedes Konzert, jeden Vortrag zu einem einmaligen seelischen Ereignis macht. Die menschliche Gebärde hat Ewigkeit erlangt, aber um den Preis der Seele. Es ist der Turmbau zu Babel. Und der Herr sprach: Wohlauf, lasst uns herniederfahren und ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache vernähme. Es werden durch Rundfunk bereits Nachtigallenkonzerte und Papstreden übertragen. Das ist der Untergang des Abendlandes. An einem Oktobertag des Jahres 2008 sitzt Herbert Gnauer in Wien zum ersten Mal vor Mikrofon und startet ein Riesending. Willkommen zur ersten Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Kommentierte Radiolesung meint, dass hier in den kommenden 3 bis 4 Jahren unter tätiger Mithilfe zahlreicher Gäste die rund 1.500 Seiten des Opus Magnums Friedels gelesen, aber auch besprochen werden sollen. Radio Orange ist das größte freie Radio in Österreich. Ein Bürgerradio. Man schlägt etwas vor und macht es. So wie Gnauer, die 4-jährige Friedel-Sendung. Gnauer macht nicht nur die Sendung, sondern auch die Musik. Mit einem Instrument namens Theremin, eines der frühesten elektronischen Musikinstrumente. Erfunden 1927, in jener Zeit, in der Friedels Kulturgeschichte in die Welt kam. Ich habe Friedel das erste Mal wahrgenommen, da war ich, 12, 13, 14. Und zwar durch die lustigen Lesungen des Otto Schenk. Otto Schenk, Wiener Schauspieler, Theatermacher, Regisseur, hat gerne so Sachen zum Lachen, hießen die Abende oder Variationen dieses Titels, gelesen. Und da waren auch immer wieder Friedel-Texte dabei, die tatsächlich mir schon in dem Alter als sehr pointiert und witzig vorgekommen sind. Und irgendwann einmal Anfang 20 bin ich dann der Kulturgeschichte der Neuzeit begegnet. Willkommen zur 7. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Zu Gast ist diesmal Markus Kupferblum, den ich auch sogleich zu Wort kommen lassen möchte. Genau dies war auch die Physik des mittelalterlichen Menschen. Für ihn war das Wunder das eigentlich Wirkliche, die natürliche Erscheinungswelt nur der blasse Abglanz und wesenlose Schatten einer höheren, lichteren und wahreren Geisteswelt. Kurz, er führte ein magisches Dasein. Und wiederum müssen wir uns fragen, ob ihn hier nicht eine tiefere, ob schon dunklere Erkenntnis leitete und er nicht der Wurzel des Geheimnisses näher war als wir. Was mich auch fasziniert hat, ist seine Haltung zur Faulheit. Friedel hat sich als faulen Menschen betrachtet, was angesichts des Arbeitspensums, das er allein mit Lesen verbracht haben muss, schon sehr erstaunt. Aber es ist so. Also es ist, über Polka hat er, glaube ich, mal gesagt, sie ergänzen sich wunderbar, außer in einem, wie sagt er da, ich bin faul und Polka ist nicht fleißig. Willkommen zur 8. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Meine heutigen Gäste sind Susanne Höhne und Gregor Seeberg. Weltuntergang. Der Mensch aber, durch so viel Schlimmes und Widerspruchsvolles an Gegenwart und Zukunft irre geworden, taumelte erschreckt umher und spähte nach etwas Festem. Die Ernsten zogen sich gänzlich auf ihren Gott oder ihre Kirche zurück, fasteten, beteten und taten Buße. Die Leichtfertigen stürzten sich in ein zügelloses Welttreiben, öffneten der Gier und dem Laster alle Ventile und machten sich aus dem Leben eine möglichst fette Henkersmahlzeit. Das mammuthafte Vorleseprojekt ist das Projekt von Dilettanten. Es gibt keine Profivorleser, sondern Schriftsteller, Philosophen, Historiker, Theaterleute. Sie lesen und reden über die Kulturgeschichte. Angeleitet von einem, der sich eigentlich mit Computern beschäftigt und nicht mit Literatur. Also ich bin der IT-Maschinist. Mein Selbstbildnis ist schon ein bisschen so, dass ich derjenige bin, der mit dem Ölkännchen in den Serverraum hinuntersteigt, im übertragenen Sinn, ja. Friedel wäre vermutlich hocherfreut über diese Art Dilettantismus. Was ist ein Dilettant? Ein Künstler, der Temperament, Universalität, Verachtung für Einzelheiten und eine neue Technik hat. Wichtig ist eine Einteilung, schreibt er in einem seiner Feuilletons. Man soll sich einen Zeitplan machen. Man kann ruhig hineinschreiben, 14 bis 15 Uhr Nase bohren, aber dann soll man auch Nase bohren in der Zeit und nichts anderes tun. Nasenbohren steht heute nicht auf Gnauers Zeitplan. Er macht sich auf den Weg zu Otto Steffel, dem Rezitator. Die beiden Wiener Friedel-Verehrer wussten bislang nichts voneinander. Ebenso wie der Archivar Rotter nichts von den beiden wusste. Und umgekehrt. Meine Suche nach Friedel hat sie nun alle zusammengeführt. Der Radiomann verabredete mit Rotter und mit Steffel Termine für die nächsten Radiolesungen. Weil er findet, ein Studio verunsichere die meisten Leute, sucht Gnauer die Leute mit seinem Mikrofon zu Hause auf. Sehr gut. Wie jetzt Otto Steffel. Werden Sie so sitzen ungefähr? Ja, ja. Gut. Dann werde ich meine Mikros da mal herpflanzen. Geht das oder fühlen Sie ja, sich ja. Beengt? Geht schon. Geht schon. Eine Bitte hätte ich noch, kann ich auch ein Glas Wasser haben, bitte? Ja, Sie auch? Ganz normales Leitungswasser. Otto Steffels Frau läuft nach dem Wasser. Ihr Mann hat sich gut vorbereitet auf den Text. Friedel vorlesen, auch wenn es fünffach verschachtelte Sätze sind, ist kein Problem für ihn. Also 1866, da beginne ich. Heute Abend noch, beim Heurigen, wird er eine halbe Stunde Friedel auswendig zitieren. Manchmal bekommen sie Knüppel dick, manchmal sind sie schwer. Custozza, ne? Ja. Schwach bei Custozza. Bitte immer mitlesen, ja. Ja. Gut, ich wäre im Prinzip soweit. Ich werde schauen, dass ich die Pausen punktuell mache, also werden wir sehen. 1866. Die Situation war in der Tat unhaltbar. Das Nebeneinanderregieren in Schleswig-Holstein stellte sich sogleich als eine praktische Unmöglichkeit heraus. Doch war dies nur eine Nebenfrage und der bloße äußere Anlass zum Bruch. Die Geschichte lässt sich oft ziemlich lange Zeit. Aber nichts auf der Welt kann Dauer haben, das von einem chimärischen und schiefen Gedanken, einem widernatürlichen und erschlichenen Anspruch, einer Lüge lebt. Irgendwann nach dem Vorlesen wird Otto Steffel leicht hinkenden Schrittes, vorbei an den Porträts von Friedel und Altenberg, Grillparzer und Heine, über die er allesamt literarische Abende gestaltet, zu seinem Bücherregal gehen und dem Gast seinen Schatz zeigen. Ich habe die Kulturgeschichte noch in den grünen Originalbänden. Drei große Bücher im grasgrünen Leineneinband. Einen davon hatte er neulich zur Hüft-OP mit ins Krankenhaus genommen und zum Erstaunen der Schwester noch im Aufwachsaal danach verlangt. Die ist rausgekommen in den 20er, 30er Jahren und hat sich Folgendes abgespielt. Seine Mentorin, die Baronin Zuckerkandl, hat jede Woche einen Schur gegeben, also ein Treffen von Freunden, von geistig Interessierten. Und bei einer dieser Schurs kommt ein Freund von Friedel auf ihn zu und sagt, du, schau, dort im Regal, die Baronin Zuckerkandl hat schon deine Kulturgeschichte gekauft und aufgestellt, also das wird seinen Weg finden. Und er sagt darauf, Friedel sagt darauf, das hat sie nur gemacht, weil die grüne Farbe des Umschlages so gut zu den Gurkenbrötchen passt, mit denen sie ihre Gäste zu regalieren pflegt. Nun muss Otto Steffel dem Herbert Gnauer noch erzählen, was ihn so fasziniert an Friedel. Das wird jeder Sendungsgast gefragt und es gibt schon hunderte Antworten. Wenn er erklärt, wieso ein General Krismanitsch, der damals die Aufstellung der Schlacht von Königgrätz auf österreichischer Seite bestimmt hat, nie reüssieren kann gegen einen von Moltke. Das liegt schon in der Natur der Sache. Friedel beschreibt das in 3 oder 5 Sätzen in der Kulturgeschichte und man ist überzeugt, ja, das ist nicht möglich. Ein Krismanitsch kann nie gegen einen von Moltke reüssieren. Diesen Geist möchte Otto Steffel gern weitergeben. Und so macht er gemeinsam mit einem Wiener Musikprofessor Friedel-Programme. Das heißt, er möchte welche machen, aber reine Friedel-Programme verkaufen sich nicht gut. Und so schummelt er Friedel meist in seinem Wiener Kaffeehausprogramm unter. Was eigentlich ja gar nicht geschummelt ist, denn Friedel war zu Hause in den Wiener Kaffeehäusern. Die Peter-Altenberg-Anekdoten, von denen die meisten glauben, sie seien von Altenberg, hat Friedel geschrieben. Und damals damit ganze Programme gestaltet, in denen sich dann wiederum Altenberg über die neuesten, frei erfundenen Altenberg-Anekdoten amüsierte. Sehr geehrter Herr, überrascht stelle ich fest, dass Sie meine bescheidene Erzählung Kaiser Josef und die Prostituierte unverändert, nur unter Hinzufügung der 3 Worte von Anton Kuh im Querschnitt veröffentlicht haben. Es ehrt mich selbstverständlich, dass Ihre Wahl auf meine kleine, launige Geschichte gefallen ist, da Ihnen doch die gesamte Weltliteratur seit Homer zur Verfügung gestanden hat. Ich hätte mich deshalb auch gerne revanchiert, aber nach Durchsicht Ihres ganzen Övers fand ich nichts, worunter ich meinen Namen hätte setzen können. Ihr Egon Friedel. Beim Heurigen, einem Weinlokal, haben sich an die 100 Leute versammelt. Bald ist Gemeinderatswahl in Floridsdorf, einem Stadtbezirk am Rand von Wien. Und da hat der Bezirksvorsteher zum Heurigen eingeladen. Keine Reden, nur Haxenbraten und Kultur. In Floridsdorf gibt es die einzige Straße, die in Wien nach Egon Friedell benannt ist. Gleich nach dem Krieg sorgte die Rote Armee dafür. Heute liegt die Egon-Friedell-Gasse in einem Industriegebiet. Die meisten Floridsdorfer kennen weder die Gasse noch Friedell. Diesmal gibt es nur die Anekdoten. Beim reinen Friedell-Abend trägt Steffel auch ein Stück Kulturgeschichte vor. Und wenn Sie heute sagen, ja, Kulturgeschichte, da wird man leichter abgeschreckt, nicht? Also, weil man will ja nur lachen und sich unterhalten, nicht? Also, man will immer Spaß haben und nicht so sehr Freude, was eigentlich schade ist, nicht? Also, es ist nicht leicht und es ist schwierig, und da ich mit Programmen auch nach Deutschland gehe, nicht, ist das immer die Frage, ab und zu kennt man noch Friedell, nicht? Aber dann immer durch die Kulturgeschichte, durch nichts anderes. Wien, 9. Bezirk, Gänzgasse. Ganz in der Nähe von Otto Steffel hat Egon Friedell gewohnt. Vierstöckige Bürgerhäuser, unten kleine Geschäfte. Die Klingelschilder in der Gänzgasse 7 sind voller fremdländisch klingender Namen. Daneben eine Bronzetafel. In diesem Hause lebte von 1900 bis 1938 der österreichische Schriftsteller und Kulturhistoriker Egon Friedell, geboren 21.01.1878. Hier sprang er am 16.03.1938 aus Furcht vor der Ergreifung durch die SA in den Tod. Österreichische Gesellschaft für Literatur. Also wie gesagt, er hat ganz oben gewohnt und ist dann in diese Richtung dort gesprungen, in die Semperstraße. Der eine sagt, da stand die Gestapo vor der Tür, da stand die SS oder da stand die SA. Da habe die Frage geheißen, eben lebt da der Jud Friedell? Und er sei eben dann zielstrebig zum Fenster gegangen. Details werden wir nie genau erfahren. Tatsache ist, dass Friedell ungefähr eine Woche vor seinem Tod nichts mehr zu sich nahm, sondern nur mehr rauchte und trank. Professor Chukor erzählte mir später, er könne sich genau erinnern, dass Friedell vor Dr. Pollack auf den Knien gelegen sei und um Gift gebettelt habe. Das ist eben für mich die Frage, warum ist er nicht geflüchtet? Er hatte die Chance dazu. Also er hatte seine Bekannte, die Bertha Sepps Zuckerkandl, die mit einem Diplomaten, also verwandt, die Chance gehabt hätte, noch in der Zeit eben mit einem Wagen aus Wien und Österreich herauszukommen. Und der Wagen sei eben auch parat gestanden. Und diese Baronin Zuckerkandl wollte ihn einen Tag oder zwei Tage vor seinem Tod ist sie gekommen und wollte ihn mitnehmen. Sie fährt in die Schweiz und so weiter. Und er hat nur gesagt, auf seine Bibliothek deutend, kann ich das alles mitnehmen? Ich habe damals unter den wenigen Briefen, die erhalten sind, ein Kärtchen gefunden, da schreibt er einem Bekannten, dass er sagt, eben, es ist ganz merkwürdig, alle meine Freunde werden jetzt Nazis. Und das Schlimmste ist, alle berufen sich auf mich. Friedell hatte offenbar die Vorstellung, dass mit dem, was er geschrieben hat, eine Sympathie für Hitler möglich geworden wäre. Für die damalige Zeit hatte er eine mir auffallende Äußerung. Er sei ein deutscher Schriftsteller und als solches bleibe er auch hier. Friedell hatte immer seinen Geniekult. Es war so eine Vorstellung, wir brauchen eine ordnende Kraft. Und was eben immer klar war, Friedell hatte es nicht mit der Demokratie. Ihm ging es um den aufgeklärten Monarch und hat sich eben zwar bemüht, eben in den Jahren nach 1918 gewissermaßen demokratisch zu schreiben, aber Er wäre lieber Monarchist geblieben, das ist auch klar. Wir stellten uns der Reihe nach vor ihm hin. Meine Mutter, ich, mein Mann und meine beiden Kinder und erklärten, in den Hungerstreik zu treten, wenn er seine Lebensweise beibehalte. Er war ganz gerührt und sagte, da bleibe ihm nichts anderes übrig, als doch wieder eine Speise zu sich zu nehmen. Meine Mutter kochte ihm eine kräftige Rindsuppe. Und ich denke, es hat ihn dann auch getroffen, dass er sagte, ich habe mich als 19-Jähriger vom Judentum verabschiedet, wohlweislich, ohne irgendeinen Blick auf Karriere, denn in Österreich wäre es normal gewesen, dass man selbstverständlich katholisch wird. Ein Protestant in Österreich, das war ja das selbstgewählte Karriereende, wenn man so will. Also das war ihm völlig egal, sondern da ging es wirklich nur um eine Überzeugung. Altruismus aus Klugheit, Idealismus aus Eigennutz. Das ist vielleicht die Formel für eine kommende Ethik. Eines Tages wird man vermutlich einsehen, dass Jesus ganz einfach der klügste Mensch war, der je gelebt hat. Folget mir nach, hieß dann, seid so klug wie ich, seid so wissend wie ich, seid so praktisch, unpraktisch zu sein, seid so eigennützig, uneigennützig zu sein, seid so egoistisch, altruistisch zu sein, seid so lebensfähig, das Leben gering zu achten. Es gab dann später irgendwie vom Gordon Patterson eine Dissertation, die ihn dann hinstellte, als wäre er ein Judenfeind gewesen, er hätte keine jüdischen Freunde gehabt. Also wenn es so gewesen wäre, hätte er in Wien unmöglich Theater spielen können, unmöglich Kabarett spielen können. Vor allem aber er hätte nie die Widmung in die Kulturgeschichte der Neuzeit reingeschrieben, denn die ist Max Reinhardt gewidmet, also damals dem größten jüdischen Regisseur von ganz Europa oder sagen wir der größte Regisseur von Europa, ein Jude, eben Max Goldmann, so wie er ursprünglich hieß. Friedel wollte sogar meine Mutter überzeugen, mit ihm gemeinsam aus dem Leben zu scheiden. Jede Möglichkeit einer Emigration lehnte er ab. Das Angebot, Herrn Polgas, mit ihm Österreich zu verlassen, schlug er aus. Also er konnte natürlich genau unterscheiden, dass er sagte, ich habe da Antipathien, die sich aber im Wesentlichen auf seine Verwandtschaft bezogen, denn die waren sehr diesseits bezogene Bankiers und Fabrikanten und mit denen wollte er nichts zu tun haben. Das war eigentlich das, was ihn am meisten entsetzt hat. Und dadurch, dass er eben da immer wieder mal despektierlich, also in der Kulturgeschichte der des Altertums in so ein paar Passagen, wo man sagen kann, also am jüdischen Glauben lässt er nichts Gutes. Und das muss ihn dann auch bewegt haben, dass er sagt eben, ich werde jetzt selber als Jude behandelt, obwohl ich mich nie als einer gefühlt habe, aber ich kann doch nicht jetzt weglaufen, während alle anderen Juden bleiben müssen. Also ich denke, dass solche Gedanken ihn schwer bedrängt haben. Das war also wirklich ein Mitleiden, das ihm es nicht erlaubt hat, da jetzt einfach zu gehen. Es war eine Bouillon mit Ei, die ihm meine Mutter in einem Kännchen servierte. Ein kleiner Rest dieser letzten Mahlzeit war noch vorhanden, als er nicht mehr unter uns weilte. Als sichtbare Erinnerung bewahre ich den Kalender, der in seinem Studierzimmer hing. Das vergilbte Blatt trägt das Datum 16. März 1938. Wir sprechen vom äußeren Burgtor und blicken über den Heldenplatz hinweg, auf dem die österreichische SA zu Tausenden aufmarschiert ist. Am 11. März 1938 marschierten die Deutschen in Österreich ein. Und oben am Himmel fliegen die reichsdeutschen Geschwader über das Häusermeer von Wien. Der dritte und letzte Besuch bei Werner Rotter in der Hofburg, Literaturarchiv. In dem bisschen, das von Friedel blieb, findet er tatsächlich in Karton Nummer 4 den alten Kalender. Dieser Kalender hing in der Küche, in der Genzgasse. Und dieser Kalender wurde von Friedel höchstpersönlich betreut. Und es ist der 16. März, ist der Todestag. Und danach hat niemand mehr sich getraut, innerhalb dieses Haushalts das Datum anzugleichen. Zu Friedels Geschichte gehört auch, er wurde in der ganzen Welt, aber nicht in der DDR gedruckt. bis auf eine Ausnahme. Und die hat Archivar Rotter als Kuriosum in seine Sammlung eingereiht. Heinz Knobloch war es 1983 gelungen, ein kleines Buch im Eulenspiegel Verlag herauszubringen. Rotter freut sich diebisch, dass ausgerechnet seine Lieblingsanekdote dabei ist. Ein fast schon subversives Unternehmen, findet er. Just in diesem doppelten Denken konnte die Ablehnung des Materialismus doch in der DDR veröffentlicht werden, und zwar in einer Weise, dass es die Zensur passieren konnte. Und das lese ich gerne vor. Materialismus. Friedel, ich schrieb einmal Folgendes. Der Mensch ist ein ewiger Gottsucher. Was man auch sonst von ihm aussagen wollte, wäre sekundär. Denn aus dieser einen Quelle strömt alles, was er tut und unterlässt. Der Setzer aber druckte, der Mensch ist ein ewiger Goldsucher. Dieser Druckfehler war wirklich und wahrhaftig vom Teufel. Und zwar von jenem Teufel, der nicht bloß das Gedruckte regiert, sondern auch das Geschriebene. Und nicht bloß das Geschriebene, sondern auch die Gehirne derer, die es schreiben. Und nicht bloß die Gehirne, sondern auch die Seelen. Und nicht bloß die Seelen, sondern die ganze Welt. Kurzum, das Tragische dieses Druckfehlers bestand darin, dass er keiner war. Fassen wir zusammen. Ein spätes Ehrengrab, eine Bronzetafel, eine Gasse, die keiner kennt, 14 Kartons im Archiv, eine vierjährige Radiosendung und Dichterworte beim Heurigen. Das ist alles, was heute noch in Wien an Egon Friedel erinnert. Vielleicht hört sich das wenig an, aber wenn man bedenkt, was es in den Herzen der Friedel-Freunde bewegt, dann ist es doch wieder viel. Das ist ja arg kurz. Otto Steffel kommt jetzt öfter mal hierher. Auf den Wiener Zentralfriedhof. Er weiß ja jetzt, wo Friedels Grab ist. Gruppe 9, Reihe 1, Grab 29. Er hat auch eine Kerze dabei, für alle Fälle. Und sein kleines Friedel-Büchlein sowieso. Eine Jackentaschenversion des Lesebuchs von Illich. Man sagt uns freilich, Fetischismus, Mythologie und dergleichen seien alberne und rohe Dinge. Aber wir haben diese schlimmen Dinge ja auch noch in unserem heutigen Leben, nur in unsäglich platterer, geistloserer und gemeinerer Form. Unsere Fetischstempel heißen Börse und Parlament, und unsere Mythologie lesen wir täglich dreimal in der Zeitung. Bitte beiseite treten, ich springe. Egon Friedel, Wien, Universaldilettant. Feature von Alexa Hennings. Das wäre ich auch noch. Redaktion Tobias Barth. Sie können es ja dann streichen, es wird zu viel natürlich. Ne? Es sprachen Dana Hoffmann, Irm Herrmann und Werner Schneider. Das ist auch schön und kurz. Besitz jeder Art ist etwas, das unsere Kräfte lähmt, unsere Träume verscheucht, unsere Unruhe beschwichtigt. Besitz ist etwas Philiströses. Das Theremin spielte Herbert Gnauer. Ton Holger Klimchen, Schnitt Hans-Peter Runert. Regieassistenz Matthias Seimer, Regie Nikolai von Koslowski. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2011.